wirklich was. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحديث 77 بعد 200 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء Die holen mal den Buch. Ich weiß nicht, welche das ist. Das ist auch Deutsch? Auf Englisch. Ha? Auf Englisch. Auf Englisch? Marra ukhra barakallahu fikum. Ich weiß nicht, ob das das gleiche ist. Ala. وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا فأما الركوع فعظموا das ist komisch Beleid der Nummer ist nicht das gleiche hier ungefähr hier ist das hier muss man das so طيب هي بس بس ده فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي فحري فقامن أي فقاف ميم نون عليها تنوين رفع أن يستجاب لكم أن يستجاب لكم هذا الحديث يعني حقيق أن يستجاب لكم دي نوما اسفي في البايدية das ist komisch bei mir ist 277 Ich glaube, weil hier, wenn es eine Erklärung gibt von diesem, es gehört zu diesem Hadith. Aber bei dir, diese Hadith, die auch zwischen sind, die haben das. Nein. طب خير إن شاء الله. بارك الله فيكم مرة أخرى إن شاء الله. Nochmal das Hadith auf Arabisch. Weil wir nur ein Dreher gehabt haben, das Zahldreher. 277 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود، أي لا يجوز لك في صلاتك أن تقرأ قرآنا وأنت ساجد أو أنت راكع، لأن الأصل في النهي التحريم. وكذلك في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فعظموا فيه الرب. وهذا الأصل يا أخوة، الأصل في مثل هذا الخطاب أنه يفيد الوجوب، هذا الخطاب يفيد الوجوب لأنه فيه طلب من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وإيجاب. فعظموا، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أمر. طبعا وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وطائفة من المحدثين، وأما جمهور العلماء الآخرون يعني قالوا بأنه يستحب تعظيم الله سبحانه وتعالى في الركوع. وكذلك بالنسبة للسجود فاجتهدوا في الدعاء، يعني فلتدعو في سجودك. فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق حري أن يستجاب لكم. بالنسبة لتعظيم الله سبحانه وتعالى أو تعظيم الرب في الركوع، هل يكفي واحدة أو ثلاثة؟ الظاهر أنه يكفي واحدة، الظاهر أنه يكفي واحدة. هناك حديث: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، ولكن هذا الحديث ضعيف وفيه إرسال كما قال البخاري والترمذي. والحديث كذلك بارك الله فيكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، أي هذا دليل على مشروعية الدعاء حال السجود. يعني يا أخوة حتى تكون المسألة واضحة بالنسبة لنا، أولا الحديث فيه رقم واحد النهي عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود، يعني ما تقرأ قرآن، يعني ما تكون أنت ساجد وتقول مثلا تقرأ قرآن في السجود: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، ما أو قل هو الله أحد الله الصمد، ما يجوز لا في الركوع ولا في السجود. المسألة الثانية تعظيم الرب في الركوع، وقلنا اختلف أهل العلم فيها على قولين، منهم من يرى وجوب قول سبحان ربي العظيم، ومنهم من يقول استحباب ذلك، واختلفوا مرة أخرى هل مرة واحدة ولا ثلاثة، منهم من يقول مرة تكفي ومنهم من يقول أقله ثلاثة. وأما السجود فيشرع فيه الدعاء، فحري أو حقيق أن يستجاب لكم، يعني لما تطلب من الله سبحانه وتعالى وتدعو الله سبحانه وتعالى وأنت ساجد. هذا هو الحديث، هذا الكلام. طيب ما هو الراجح الآن؟ ما هو الراجح؟ الراجح أنه بارك الله فيكم وجوب قول سبحان ربي العظيم، ولكن العدد مستحب، يعني مرة ولا ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة ولا تسعة، هذا مستحب، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. حديث زيبن زيبسك 200 زيبن زيبسك ابن عباس رضوان الله عليه زاكته دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته ذلك ich wurde verboten oder mir wurde verboten Quran beim Ruku, beim Verbeugen und beim Sujud bei der Niederwerfung zu rezitieren. Mir wurde verboten, Koran zu rezitieren bei Verbeugung und Niederwerfung. Bezüglich Verbeugen verherrlicht Allah subhanahu wa ta'ala, verherrlicht euren Gott oder Herren. Das heißt, dass man sagt, Subhana Rabbiya al-Azim. Subhana Rabbiya al-Azim. Das ist beim Verbeugen. Und am Sujud, bezüglich Sujud, bezüglich Niederwerfen, strengt euch an, Bittgebet zu machen. Allah zu bitten. فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ قَمِنٌ حَقِيقٌ. Ist es dann wahrhaftig, dass euer Bittgebet angenommen wird? Euer Bittgebet angenommen wird. Das Hadith hat Muslim überliefert. Dies Hadith, barakallahu fikum, damit wir jetzt sozusagen auf den Punkt kommen, damit wir nicht viel hier erzählen und erklären. Es gibt in diesem Hadith, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, mir wurde verboten. Und wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, mir wurde verboten, das bedeutet, dieses Verbot gilt für uns. Gilt für uns. Was ist verboten? Beim Ruku' und beim Sujud Koran zu rezitieren. Das heißt, ein Muslim darf während Ruku' und während Sujud kein Koran rezitieren, kein Koran lesen. Wenn du dich verbeugst und wenn du im Gebet, im Niederwerfung bist, dann darfst du kein Koran rezitieren, du darfst kein Koran lesen. Weil manche Leute sagen ja, was werden wir machen, wenn wir im Gebet sind? Da manche, während sie im Ruku' sind oder im Sujud, der sagt, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ oder اللَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ oder الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Das geht nicht. Das ist verboten. Erstens. فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبِّ. Wenn ihr euch verbeugt, wenn man in verbeugen Zustand ist, was sollte man sagen? Da muss man Allah subhanahu wa ta'ala verherrlichen. Das bedeutet, indem man sagt, Subhana Rabbiya al-Azim. Hier diese Wortwendung vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt, verherrlicht Allah subhanahu wa ta'ala, der befiehlt uns sallallahu alaihi wasallam. Und ein Befehlform, passt auf, eine Befehlform deutet darauf hin, dass was befohlen worden ist, Pflicht ist für uns. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, macht, tut, wenn das im Koran steht, macht, tut, das bedeutet, das ist Pflicht. Allgemein. Außer, dass wir einen Beweis haben, dass diese Verpflichtung milder macht zu erwünschenswert oder beliebt. Hier die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten. Zwei. Al-Imam Ahmed und Hadith-Gelehrten sagen, dass man während Ar-Ruku' Subhana Rabbi al-Azim sagt, dass dies Pflicht ist. Andere Gelehrten sagen, das ist erwünschenswert. Von der anderen Seite, wie viel Mal sagt man Subhana Rabbi al-Azim? Einmal? Oder drei? Oder fünf? Oder sieben? Oder 20? Wie viel? Eigentlich hier allgemein, das genügt einmal Subhana Rabbi al-Azim zu sagen. Aber es gibt eine Überlieferung bei Abu Dawud. Da steht mindestens dreimal. Aber diese Überlieferung, was bei Abu Dawud ist, ist schwach. Ist nicht authentisch. Und weil wir nicht authentische Hadithe nicht als Beweis nehmen dürfen, dann bleiben wir bei der Allgemeinheit. Und da sagen wir, das genügt einmal Subhana Rabbi al-Azim. Aber wenn du mehr machst, das ist gut. Das ist erwünschenswert, sagt man? Wünschenswert oder erwünschenswert? Empfehlenswert. Oder Empfehlung, empfehlenswert. beliebt, Handlung. Bezüglich Sujud, das ist die Niederwerfung, dann streng dich an, Bittgebete zu machen. Weil in dieser Haltung Allah subhanahu wa ta'ala eher dein Gebet annimmt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala dein Bittgebet in dieser Haltung eher annimmt, subhanahu wa ta'ala. Das ist dieses Hadith, was wir hier haben. Das heißt, in Sujud macht man Bittgebet, in Ruku' sagt man Subhana Rabbi al-Azim, und während Ruku' und Sujud darfst du kein Koran rezitieren. الحديث الثامن والسبعين بعد المئتين وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي الحديث عند البخاري ومسلم وفي رواية يتأول القرآن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. Das geht auch. Also das ist weiter. سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. So steht. سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب يا أخوة هنا هذا الدعاء معناه أنزهك مع كوني حامدا لك أنزهك وأثني عليك وأشكرك اللهم اغفر لي قالت عائشة رضي الله عليها ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم وبحمدك أو سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كان يتأول القرآن إذن يجوز لك في الركوع أو في السجود عفوا أن تتأول القرآن يعني بدل ما تقول مثلا آية أنك تأتي بمعناها وتدعو بها نعم أما أن تقرأ القرآن فلا يعني مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هنا بدل ربنا تغير الكلمة وما تجعلها قرآنا آتني في الدنيا حسنة اللهم آتني في الآخرة حسنة اللهم قني عذاب النار هكذا نعم أما أن تقول الآية فلا إلا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بآية لأنه ما قرأ القرآن هنا وإنما جعلها للدعاء والله تعالى أعلم على كل في هذا الحديث امتثال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى قياما بحق العبودية وتعظيما لشأنه سبحانه لأن الله سبحانه وتعالى لما قال إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس فسبح بحمد ربك واستغفره فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة صار يفعل ذلك في الصلاة امتثالا للأمر لأمر الله سبحانه وتعالى وتعظيما لله سبحانه وتعالى Hadith 278. Das ist interessant, sehr interessant. Und zwar Aisha radhiyallahu anha sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte zu sagen, oder pflegte in seiner Niederwerfung, in seinem Verbeugen und in seiner Niederwerfung zu sagen, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, Allahumma gfirli. Subhanaka Rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Entweder Subhanaka Allahumma wa bihamdik, Allahumma gfirli, oder Subhanaka Allahumma Rabbana, Subhanaka Rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim. So sagst du, du kannst sagen in dein Rukur und in dein Sujud sowas. Was bedeutet hier Subhanaka Allahumma wa bihamdik? Subhanaka, al-Tasbih, ist das man bestätigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen ist und kein Mangel, kein Makel subhanahu wa ta'ala hat. Das ist subhanak. Das ist die Bedeutung subhanak. Bihamdika, das bedeutet, O Allah, ich bestätige deine Vollkommenheit, dass du kein Makel, kein Mangel hast, dankend und lobend. Das wird, ich danke dir und ich lobe dich, Subhanak, und ich bestätige deine Vollkommenheit, indem du kein Mangel hast. Das ist Subhanak, Allahumma bihamdik. Allahumma gfirli, O Allah, verzeih mir oder vergib mir. Interessant ist hier, dass der Prophet Muhammad s.a.w. dieses Bittgebet benutzt hat in seinem Rukur und in seinem Sujud. Wann war das? Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala Surat al-Nasr herabgesandt hat. Surah vom Sieg. Iza ja'a Nasrullahi wal-Fatih. Wenn der Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala und die Befreiung kommt. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا und du siehst, dass die Leute in Scharen die Religion Allah subhanahu wa ta'ala annehmen, فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عائشة رضي الله عليها sagte in einer anderen Überlieferung, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura herabgesandt hat, hat der Prophet Muhammad s.a.w. in sein Sujud, in sein Ruku' immer dieses Bittgebet gesagt, سبحانك ربنا وبحمدك Allahumma gfirli. Subhanak Allahumma bihamdik. Allahumma gfirli. Das heißt, dass du das in Ruku' und Sujud machst. Und das beweist, wie der Prophet Muhammad s.a.w. schnell war. Und wie er sich beeilt hat. Als Allah subhanahu wa ta'ala etwas befohlen hat, hat er sofort angenommen und sofort verwendet. Und so sollte er der Muslim sein, der bestätigt, dass Allah sein Gott ist, sein Schöpfer ist, sein Herr ist. Und der bestätigt, dass er Diener Gottes ist. Aber hier, noch eine Frage, und zwar, wir haben doch gesagt im vorigen Hadith, عظموا, فعظموه, فعظموا الرب في الركوع, فعظموا في الركوع الرب. طيب, und jetzt kommt hier, سبحانك اللهم وبحمدك, اللهم اغفر لي. Ja, das ist zusätzlich. Das ist zusätzlich, hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم das gesagt. Und wenn man sagt, سبحانك اللهم وبحمدك, das ist mehr als die Majestät zu sozusagen zu bestätigen, zu verherrlichen. Das ist mehr, barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Al-Hadith al-Tasi'u-Sab'i ba'da al-Mi'atay. Al-Hadith al-Tasi'u-Sab'i ba'da al-Mi'atay. Wa'an Abi Hurairata radiyallahu anhu qal, kana Rasulullah صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، محمدا حمده ها، حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. الحديث عند البخاري ومسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، أي إذا قام فيها قام صلي، يكبر تكبيرة الإحرام، أول تكبير هو تكبيرة الإحرام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع شيء قبل تكبيرة الإحرام. لاحظ تبه، ما معنى ما كان يصنع شيء قبل تكبيرة الإحرام؟ أي كان يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة قام إلى الصلاة مباشرة الله أكبر، ما كان يقول نويت أن أصلي كذا. طيب ما بقى اليوم الكثير من المسلمين نجده أول ما يقوم للصلاة يبقى هيك وينظر إلى الأرض ونويت أن أصلي صلاة الله، هذه وهذه من إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لاحظ الحديث الدقة هنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، بس يكبر لا يقول نويت ولا يفعل شيء، ثم يكبر حين يركع، هذه تسمى تكبيرة الانتقال أو النقل من حركة إلى حركة، أي عندما يركع يقول الله أكبر، فإذا ركع انتبه ثم يقول الثالثة لك ثم يقول سمع الله لمن حمده، هو مركع ثم يقول سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله من حمده، لأن الذي يحمد الله يريد ثواب الله، فالله سبحانه وتعالى يستجيب له ويعطيه ما يريده وما يطلبه. ولاحظ هنا يا أخي، إذا كان راكع، إذا كان راكع بده يرفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، حين ثم حين يرفع صلبه من الركوع، يعني لما يرفع ثم يقول وهو قائم، الآن قام هو قائم يقول ربنا ولك الحمد، أي ربنا أطعناك وحمدناك، وفي رواية ربنا لك الحمد. ثم يكبر حين يسجد، عفوا حين يهوي ساجدا، تكبيرة النقل، الآن سجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، أي الجلوس بين السجدتين، ثم يكبر حين يسجد السجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع لما يرفع من السجود، يفعل ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، أي كل ركعاتها، أي في كل ركعة يفعل نفس الكلام، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد التحيات، يكبر يقول الله أكبر ويقوم. فالحديث دليل على مشروعية هذه الأذكار. أما الأول تكبيرة الإحرام، وهذا تقدم لما تكلمنا عن وجوب تكبيرة الإحرام. وأما التكبيرات الأخرى اللي هي كم تكبيرة؟ الله أكبر، بعدين الله أكبر للسجود، الله أكبر للسجدة، الله أكبر وسمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللي هي الخمس. فماذا يقال فيها بارك الله فيكم؟ اختلف أهل العلم في حكمها. أما تكبيرة الإحرام فهي واجبة، أما البقية اختلفوا فيها. فمن قائل بالاستحباب وهم الجمهور، ومن قائل بالوجوب وهو الإمام أحمد ومن وافقه. الذين قالوا بالاستحباب، ليش قالوا بالاستحباب؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما علم المسيء الصلاة، ما علمه المسيء صلاته، ما علمه وقال له كبر. ولكن هناك رواية عند أبي داود في حديث المسيء أنه ثم يقول الله أكبر ثم يركع. فذلك ظاهر القول أن تكبيرات الانتقال أيضا واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولرواية أبي داود في حديث المسيء صلاته عندما قال ثم يقول الله أكبر ثم يركع. ونأتي إلى مسألة هنا مهمة، ألا وهي سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هذه تشرع لكل مصل إماما كان أو مأموم. لماذا؟ لأن هذه مطلقة، مطلق. قال حين يرفع من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. حين يستوي قائما يقول ربنا ولك الحمد. طيب، هذا في كل الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن هنا هل هناك حديث يا أخوة؟ هنا قلنا إذا كنت لوحدك تصلي خلاص تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طب إذا كنت تصلي خلف الإمام، خلف الإمام ماذا تقول؟ اختلف أهل العلم، فقالوا، قال منهم، قالوا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، والحديث أخرجه أبو داود وصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا أنتم ربنا ولك الحمد، ما تقولوا؟ قالوا هنا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قولوا سمع الله لمن حمده. الآخرون أجابوا، الذين قالوا بلى يقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حتى لو كنت وراء الإمام، يقول أما قوله فقولوا ربنا لك الحمد لا ينفي، لا ينفي قول المؤتمن سمع الله لمن حمده، وإنما يدل على أنه يقول المؤتمن ربنا لك الحمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. فلذلك الظاهر والله تعالى على وعلم أن الإمام والمأموم جميعا يقولان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يعني إذا الإمام قال سمع الله لمن حمده أنت تقول سمع الله لمن حمده تقوم، وإذا وقفت ربنا ولك الحمد. وقد ادعى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على كون المنفرد يجمع بينهما، فالإمام نفسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فالمأموم يقول نفس الشيء، ولكن المشكل هو في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهناك من أهل العلم من يقول يكفي أن تقول فقط ربنا ولك الحمد، وهناك من أهل العلم يقول لا، تقول أنت أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للجمع بين النصوص، وهذا أولى والله أعلم. الجمع بين النصوص أولى، الجمع بين النصوص أولى. نعم، حديث نما سواهن دتنون زبسك أبو هريرة زاكت دست جزانت الله صلى الله عليه وسلم pflegte, als er zum Gebet aufstand, er pflegte, At-Takbir zu sagen, Allahu Akbar zu sagen, während er stand. Dann als er sich verbeugte, sagte auch At-Takbir, Allahu Akbar, wa yukabbiru hina yarka. Dann als er aufrecht stand, sagte er, als er sein Verbeugen verlassen hat, damit er aufsteht, sagte er, Sami'allahu liman hamida. Und als er gerade stand, sagte er, Rabbana walakal hamd. Dann hat er Allahu Akbar gesagt und er hat sich verbeugt. Er hat Allahu Akbar gesagt und er hat sich verbeugt. Und dann hat er seinen Kopf hoch gemacht, das wird der saß, und er sagte auch Allahu Akbar. Dann hat er nochmal Allahu Akbar gesagt und er hat sich verbeugt. Dann hat er Allahu Akbar gesagt, damit er nochmal aufsteht. Er hat das im ganzen Gebet gemacht. Und nachdem er zwei Rak'a gebetet hat und gesessen hat, sagte auch Allahu Akbar, damit er aufsteht. Fadal. Nach dem zweiten Rak'a sagte Allahu Akbar, damit er aufsteht. Das ist interessantes Hadith. Sehr interessant. Weil das sozusagen jetzt alle Handlungen des Gebetes da sind und mit dem Sagen von At-Takbir. Als der Prophet Muhammad s.a.w. aufstand, das heißt, als er das Gebet anfangen wollte, er hat At-Takbir gesprochen. Allahu Akbar. Und passt auf bitte. Passt auf hier. Im Hadith steht, während der Prophet Muhammad s.a.w., als er aufstand, damit er das Gebet anfängt, er hat sofort Allahu Akbar gesagt. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Prophet Muhammad s.a.w. hat das nicht getan, was manche Leute tun. Und zwar, dass sie erstmal aufstehen und dann sagen sie, ich beabsichtige jetzt, das Mittaggebet zu beten und die reden ein paar Sachen und dann sagen sie Allahu Akbar. Und manche, die tun erstmal die Hände so hoch hier auf Ohrläppchen, ja, und der guckt auf den Boden und der sagt, ich beabsichtige, dann Allahu Akbar. Hat der Prophet sowas gemacht? Nein. Er hat es nicht getan. Beweis ist dies Hadith. Und andere auch Hadithe. Der Prophet stand zum Gebet auf. Als er zum Gebet aufstand, er hat sofort Allahu Akbar gesagt. Das bedeutet, das Sagen von diesem Takbir, das heißt Takbirat al-Ihram. Was ist Takbirat al-Ihram? Das bedeutet, ab diesem Moment hast du einen Zustand, dass du nicht normal reden darfst. Du kannst nicht mehr so normal reden mit den anderen. Du bist jetzt im Gebet. Und diese Takbirat al-Ihram ist, barakallahu fikum, sozusagen der Unterschied, die Grenze zwischen normal und Gebet, im Gebet. Deshalb heißt das Takbirat al-Ihram. Also in dem Gebet dann, es ist verboten, normal zu reden, es ist verboten, bestimmte Bewegungen zu machen, es ist verboten zu essen und so weiter. Der Prophet hat Allahu Akbar gesagt. Dann, als der Prophet sich verbeugt hat, der hat auch Allahu Akbar gesagt. Und als der Prophet Muhammad SAW von Verbeugen zum Stehen wechseln wollte, er hat Sami'a Allahu liman hamidah gesagt, pass auf jetzt. Und als er dann im Stehen war, hat er gesagt, Rabbana walakal hamd. Und dann, als der Prophet Muhammad SAW Sujud machen wollte, er hat auch nochmal Allahu Akbar gesagt. Im Sitzen hat er Allahu Akbar gesagt, Sujud nochmal Allahu Akbar. Allahu Akbar, damit er aufsteht. Das hat er immer im Gebet gemacht. Und hier, das erste Takbir, das wird Allahu Akbar, Takbirat al-Ihram, ist bei den Gelehrten Pflicht, ist bekannt. Aber was ist mit den anderen? Sozusagen diese Takbirat, die heißen Takbirat al-Intiqal. Das bedeutet Wechsel-Takbir. Wechsel von einer Bewegung zu einer anderen Bewegung. Was ist das Urteil im Islam diesbezüglich? Es gibt zwei Hauptmeinungen oder Ansichten, Entschuldigung. Es gibt zwei Hauptansichten. Manche Gelehrten sagen, empfehlenswert. Andere sagen, Pflicht. Diejenigen, die sagen, empfehlenswert. Diejenigen, die sagen, empfehlenswert. Die sagen, weil der Prophet Muhammad SAW demjenigen, der falsch gebetet hat, ihm das nicht gesagt hat. Und deshalb sagen sie, dann bleibt das erwünschenswert oder empfehlenswert beliebt. Die anderen sagen, doch, er hat ihm das beigebracht, weil es in einer Überlieferung vorkommt bei Abu Dawud, als der Prophet SAW demjenigen, der falsch gebetet hat, das Gebet beigebracht hat, er sagte ihm, dann beim Ruku' sagst du Allahu Akbar oder wird Allahu Akbar gesagt. Das heißt, er hat ihm das beigebracht. Dazu, barakallahu fikum, noch etwas von mir jetzt. Wir haben gelernt, dass man alle Beweise zusammen kombiniert. Und nicht, dass man ein Beweis bei der Seite weglässt, sondern alle kombinieren. Und wenn wir kombinieren möchten, dann sagen wir, man muss Allahu Akbar sagen. Man sagt das natürlich laut. Weil wir haben die Sahaba das gehört, wenn der Prophet nicht laut gesagt hat. Jetzt, wenn man sagt, dann kommen wir zu dem Thema Sami'a Allahu liman hamidah. Sami'a Allahu liman hamidah. Was auf Sami'a Allahu liman hamidah? Was bedeutet das? Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert, nimmt von demjenigen an, hört zu demjenigen, der Allah lobpreist. Das heißt, du lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala und Allah nimmt von dir an, was du von ihm verlangst und er gibt dir. Subhanahu wa ta'ala. Sami'a Allahu liman hamidah. Dann sagt man, Rabbana wa lakal hamd. Das bedeutet, du bist unser Herr, du bist unser Gott und wir lobpreisen dich, O Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier in diesem Hadith gibt es sehr Interessantes. Und zwar, das sagt hier Abu Huraira radhiyallahu anhu, der sagte, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Verbeugen war, als er sich zurechtstehen wollte, das bedeutet aufrecht stehen wollte, der Prophet sagte erstmal von Vorbeugen, Sami'a Allahu liman hamidah. Als er dann im Stehen war, sagte Rabbana wa lakal hamd. Das bedeutet, es gibt zwei Erwähnungen für zwei Bewegungen. Die erste Bewegung heißt bewegen, wechseln von Verbeugen zum Stehen. Und die zweite Erwähnung im Stehen. Und jetzt kommen wir zu eigentlich auch noch einem Unterschied zwischen den Gelehrten. Und zwar manche sagen, sowieso, wenn du allein betest, sagst du, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Und At-Tahawi ibn Al-Bar sagen, das ist sozusagen wie Konsens. Jetzt aber, wenn du hinter einem Imam betest, der Imam allein sagt, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa laka alhamd. Aber was ist mit dir? Was sagst du hier? Und es gibt dann zwei Ansichten. Die erste Ansicht ist bei den Gelehrten, die sagen, du sagst auch, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa laka alhamd. Die zweite Ansicht, die sagen, es steht doch in einem Hadith, das auch bei Abu Dawud, das steht bei ihm doch, wenn der Imam sagt, Sami Allahu liman hamida, dann sagt ihr, Rabbana wa laka alhamd. Das bedeutet, sie haben das so verstanden, du brauchst nicht zu sagen, weil du hinter dem Imam bist, außer Rabbana wa laka alhamd. Die erste Gruppe von Gelehrten, die haben gesagt, doch, als der Prophet sagte, wenn der Imam sagt, Sami Allahu liman hamida, sagt ihr Rabbana wa laka alhamd, das heißt nicht, dass er gesagt hat, ihr braucht nicht zu sagen, Sami Allahu liman hamida. Und das stimmt. Ich sage dir nur, wenn der Imam sagt, Sami Allahu liman hamida, sag Rabbana wa laka alhamd. Habe ich dir gesagt, sag auch nicht, Sami Allahu liman hamida? Nein, ich habe das nicht gesagt. Ich habe von dir nur verlangt, dass du beim, wenn der Imam sagt, Sami Allahu liman hamida, dass du sagst, Rabbana wa laka alhamd. Deshalb, wenn wir kombinieren möchten, zwischen den Hadithen, dann nehmen wir die erste Ansicht. Gerecht sollte man die erste Ansicht nehmen. Warum die erste Ansicht? Weil das klar ist. Wenn du allein betest, sagst du, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa laka alhamd. Wenn der Imam vorbetet, sagt er auch selber, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa laka alhamd. Ja, warum sagst du nicht, wenn du hinter dem Imam bist, auch die beiden? Du wechselst doch von Verbeugen zum Stehen. Du wechselst. Das bedeutet, dann auch bist du verpflichtet, das Bittgebet zu sagen. Aber wenn man sagt, das Bittgebet zu sagen ist beliebt, dann ist das was anderes. Aber richtig ist, das Bittgebet zu sagen hier ist Pflicht. Und dass man Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa laka alhamd sagt, ist auch richtig. Und das ist eigentlich die Regel, dass man kombiniert zwischen den Beweisen und alle Beweise verwendet. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wal hadith al-akhir an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد وملء ما شئت من شيء بعد اكتبوها واحفظوها أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقيل لا ينفع ذا الجد طبعا هذا يقال أيضا طبعا وفيه الوحدانية هنا اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، يعني ملء ما في السماوات والأرض نحمدك يا ربنا، وملء ما شئت من شيء بعد. أي أنت يا رب يا ربنا أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد كلمة التوحيد، وحمد الله سبحانه وتعالى، وكلنا لك عبد، يعني إقرار بأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، خاضعون ذليلون لله سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت، انتبه، لا مانع لما أعطيت، يعني إذا تعطي ما أحد يمنع، ولا معطي لما منعت، وإذا منعت لا أحد يعطي. هذه لا يجب أن تكون عقيدتنا، ولكن للأسف خلوها. ولا ينفع ذا الجد أو ذا الجد منك الجد، الجد الأصل جدك وعظمتك، يعني لا ينفع ذا حظ حظه، لا ينفعه جده واجتهاده إلا بك سبحانه وتعالى، إلا منك سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أعطى خلاص، فإذا الله سبحانه وتعالى ما أراد يعطي، وما أراد يبارك، وما أراد أنه يعني ينعم على العبد، فلا ينفع الجد ولا ينفع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه تقال، ولكن ليس من الضرورة يعني. فذلك أحيانا إذا الإمام صلى بالناس ومثلا قال بس ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع عفوا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، يعني الناس تشوفها شو هذا ليش هيك بسرعة بيصلي؟ لا، هذا أصل الصلاة، في أصل للصلاة، إذا أتى به يكفي، ولكن الإنسان ينظر، الإمام ينظر إلى حال الناس. بارك الله فيكم. Dann kommen wir zu Hadith 280 und das letzte Hadith für heute. Und zwar, ich hoffe, dass man dieses Bittgebet jetzt, was ich sage, auch tippt, dass wir das schreibt und vielleicht einem Bruder oder einer Schwester, die tippen das auch im Text hier im Internet. An Abi Sa'id al-Khudri sagte, der Prophet Muhammad s.a.w., nachdem er seinen Kopf von Ruku' aufrecht stellt, das wird nachdem er im Stand, denn im Stehen war, hat dieses Bittgebet gesagt. Und jetzt kommt das. Allahumma Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Mil as-samawati wal ard. Ich sehe nicht auf dem Text, keiner schreibt. Das ist kein Problem. Wie ihr wollt. Allahumma Rabbana lakal hamd. Mil as-samawati wal ard. وملء ما شئت من شيء بعد. وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد أو ذا الجد، إن ذا ذا الجد أو ذا الجد منك الجد. حديث إسباء مسلم. Das wird nach dem Ruku, als der Prophet Muhammad s.a.w. im Stehen war, sagte dieses Bittgebet. Allahumma Rabbana laka alhamd. O Allah, unser Herr, du verdienst das Lobpreisen. Dir gehört das Lobpreisen und wir lobpreisen dich. Mil as-samawati wal-ard. So wie Himmel und Erde. Das wird, was auf Himmel und Erde ist, wenn wir dich so viel lobpreisen, wie was im Himmel und auf in Himmeln ist und auf Erde, dann lobpreisen wir dich. وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدٍ. Und auch so viel, wie du nur das weißt oder das willst. Das bedeutet mehr, als was im Himmel auf Erde ist. أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ. Du verdienst das, subhanahu wa ta'ala. Das wird Allah verdient das, dass man ihn lobpreist und dass man Allah subhanahu wa ta'ala dankt. Al-Majd ist Glory? Glory ist herrlich. Ha? Glory, glorreich. Glory, ja, glorreich. Glorreich? أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدِ. Das Wahrhaftigste, was ein Diener sagt, was ist, dass man Allah lobpreist, weil Allah der einzige Ilah und Gott ist. Und alle sind wir Diener. Das wird alle sind wir unter Allah unterworfen. Unter dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala unterworfen. Allahumma la mani'a lima a'tayt. Oh Allah! Keiner kann das verhindern, was du gibst. Keiner kann das blockieren, was du gibst. Und keiner kann geben, was du nicht geben willst. Oder was du blockierst, oder was du sperrst, oder was du nicht gibst. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِ مِنْكَ الْجَدِ. Und derjenige, der etwas tut und sich anstrengt und viel macht, wenn du von ihm nicht annimmst, dann nutzt ihm das nicht. Das heißt, alles ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht Auftrag dazu gibt, dann wird man auch nichts erreichen können. Dieses Bittgebet hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, und es gibt in einer anderen Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam während des Gebetes gesagt hat: "Sami Allahu liman hamida." Dann sagte ein Muslim: "Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil' as-samawati wa mil' al-ard." Der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Gebet sagte: "Wer hat das gesagt?" Ein Sahabi, der geschämte sich. Dann sagte er: "Der hat gesagt, ich habe die Engel gesehen. Ich habe die Engel gesehen. Die haben dieses Wort genommen und die wollten das schnell zum Himmel bringen. Wer am schnellsten ist." Deshalb sollte man solche Bittgebete im Gebet, barakallahu fikum, lernen. Und man merkt ja, dass man Allah subhanahu wa ta'ala, dass man Allah subhanahu wa ta'ala lobpreist. Und du kannst Allah subhanahu wa ta'ala im übertriebenen Sinne lobpreisen. Und du schaffst das nicht, weil du Allah subhanahu wa ta'ala nicht danken, richtig danken kannst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns للموضوع في الحديث عند المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. إذن بارك الله فيكم. اليوم تكلمنا عن هذه الأحاديث. heute noch eine kurze Wiederholung. ابن عباس رضي الله عليه. حديث ابن عباس: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، فقمن أن يستجاب لكم. بارك الله فيكم. Das erste Hadith war von Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Mir wurde verboten, dass ich während Ruku' und Sujud Koran lese oder rezitiere. Während Ruku' verehrlicht Allah subhanahu wa ta'ala und während Sujud strengt euch an, Bittgebet zu machen. weil das sozusagen wahrhaftiger ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala von euch annimmt. Das ist bei Muslim. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. عائشة رضي الله عنها sagte, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم pflegte zu sagen in seinem Rukuh, in seinem Sujud, nachdem إذا جاء نصر الله والفتح ربكزنت فوضن إث دس إيه gesagt hat سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم pflegte das zu machen, dass er Allahu Akbar sagt, während er im Stehen war zum Gebet. Dann, als er sich verbeugt hat, hat er Allahu Akbar gesagt. Als er vom Verbeugen zu Stehen wechseln wollte, der sagte, Sami Allahu liman hamida. Als er im Stehen war, sagte, Rabbana wa lakal hamd. Als er sich niederwerfen wollte, sagte Allahu Akbar. Als er saß, Allahu Akbar, sagt er. Als er dann nochmal Sujud gemacht hat, sagte er Allahu Akbar. Und als er aufstehen wollte, sagte er Allahu Akbar. Er hat das im ganzen Gebet so gemacht. Und nach dem zweiten Rak'a, nachdem er sitzen blieb, sagt er auch Allahu Akbar, damit er aufsteht. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim. وعن أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. أبو سعيد الخدري sagte, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم pflegte dieses Bittgebet nach dem Ruku zu sagen, als er im Stehen war. Er sagte, اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ومنكم واجعلنا وإياكم من الذين استمعوا القول فاتبعونا أحسنه موعدنا إلى الدرس غدا بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم من يؤذن من اللي كانوا من أول الدرس بس اللي كان في أول الدرس 1 2 3 انت كنت من اول 4 انت كنت من اول 5 6 7 من 1 ل 7 تفضل 1 قالوا ما قالوا دوقيست او دي برودر وشويستر من انترنت ان شاء الله. Die Unterrichtsfreunde, wir treffen uns morgen nach Maghrib-Gebet zum Koran-Unterricht. Bi'idhni ta'ala. Subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Könnt ihr mich hören? Wenn ihr mich hören könnt, dann bitte eine 5 eingeben, inshallah. Azzawajal. Jayd khair, inshallah. Azzawajal. Wir können weitermachen, das was wir gestern angefangen haben, inshallah. Azzawajal. Nur ich habe vielleicht 15 Minuten bis 20 Minuten höchstens. dan blijft die vraag: wollt ihr, dass wir diese 15 Minuten nutzen oder sollen wir auf einem anderen Tag warten? Müsst ihr sagen, inshallah, azawajal. Dann khair, inshallah, azawajal. Dann fangen wir an. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wir haben alhamdulillah gestern damit mit dieser Reihe angefangen und wir hatten gelernt, was bedeutet Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, und wir waren bei I'lam. Wir haben gesagt, dass Al-Ilm ist die höchste Stufe von Al-Idrak, und das ist, wenn man etwas begreift, so wie es in der Wahrheit ist. Und das ist Begreifen und Verstehen auf eine Weise, die keine Zweifel hat. Das ist Al-Ilm, das ist die Bedeutung von Wissen. Dann haben wir gelernt, die anderen zwei Stufen, also zwei andere Stufen von Idrak. Und jetzt kommen andere drei. Wir haben gesagt, Al-Idrak hat sechs Stufen. Also sechs Stufen. Wir haben Al-Ilm gelernt. Wir haben gesagt, Al-Ilm ist, wenn du die Sache so begreifst und verstehst, wie sie in der Wahrheit ist. Dann haben wir gesagt, Al-Jahl, Al-Basit. Al-Jahl Al-Basit ist einfache Unwissenheit. Das ist, wenn die Person überhaupt nichts weiß. Und dann haben wir gesagt, Al-Jahl Al-Murakkab. Al-Jahl al-Murakkab ist komplexe Unwissenheit oder komplexe Unwissenheit. Das ist, wenn die Person etwas versteht oder begreift auf eine Art und Weise, die der Realität widerspricht. Die entspricht nicht die Wahrheit. Das ist Al-Jahl Assalamu alaikum, könnt ihr mich wieder hören? Sehr gut. Wo war ich? War ich schon bei Al-Wahm? Ja oder nein? War ich schon bei Al-Wahm? Habt ihr nicht verstanden? Gut. Die dritte, also die nächste Stufe von Al-Idrak, wir haben gesagt sechs Stufen. Die Wiederholung von der drei habt ihr gehört. War ich noch online, oder? Ja gut. Jetzt, die nächste Stufe heißt Al-Wahm. Was bedeutet Al-Wahm? Al-Wahm ist, wenn die Person etwas begreift, mit einer sehr starken Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt. Das heißt, er versteht etwas, oder er denkt etwas zu verstehen, aber es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt. Und das wird oft übersetzt, dieser Al-Wahm, mit unwahrscheinliche Vermutung. Also eine sehr unwahrscheinliche Vermutung. Das ist Al-Wahm. Dann kommt Al-Shak. Al-Shak ist eine. Ist, wenn man etwas begreift, mit einer gleichmögliche, oder nicht, wie könnte ich das übersetzen? Mit einer Gleichwahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt. Das heißt 50%, 50%. Also Ashek wird sehr oft mit Zweifel, Entschuldigung, das, was mit Zweifel übersetzt wird, in der Wahrheit, in der arabischen Sprache, bedeutet das, die Person hat etwas begriffen oder verstanden, aber es gibt eine gleich wahrscheinliche Möglichkeit, dass es nicht stimmt. 50%, 50%. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt, groß, dann ist das Al-Wahm und so eine unwahrscheinliche Vermutung. Ist es 50%, 50%, dann heißt das Ashak, Zweifel. Dann bleibt nochmal nur ein Fall, ist, wenn man etwas begreift, mit einer sehr schwachen Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt. Und das ist Al-Dhann. Al-Dhann, das ist wie was, wenn man sagt, inna Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hört ihr mich jetzt? Khair inshallah. Also, wo waren wir, bevor ich rausgeflogen bin? Also, inna ba'd al-dhanni ithm. Dann haben wir schon verstanden, was al-dhann ist. Al-dhann, sehr gut. Al-dhann ist, wenn du etwas verstehst und es gibt eine starke Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt. Das bedeutet, eine sehr stark, wa alaikum salam, stark wahrscheinliche Vermutung. Das bedeutet Al-Dhann. Und jetzt haben wir die 6 Stufen von Al-Idrak gelernt. Höchste Stufe ist Al-Ilm. Das haben wir erklärt. Dann haben wir Al-Jahl, Al-Murakkab. Al-Jahl, Al-Murakkab gelernt. Al-Jahl, Al-Basit. Und dann Al-Wahm. Al-Shak, das ist, was man mit Zweifel, deshalb, wenn man im Fiqh findet, das Wort Ashak, manche Gelehrten meinen damit Zweifel und andere meinen damit wirklich diese 50%, 50%. Und dann am Ende haben wir Al-Dhann gelernt. Das sind die sechs Stufen von Al-Idrak. Und hier, der Gelehrte sagt, I'lam rahimakallah, I'lam, das heißt, bekomme Al-Ilm über etwas. Und Al-Ilm besteht aus zwei Kategorien. Es gibt zwei Sorten von Al-Ilm. Es gibt notwendigen Ilm und es gibt theoretischen Ilm. Also Ilm, notwendigen Ilm oder notwendiger Ilm. Das ist die erste Sorte, also notwendiges Wissen. Das ist Daruri. Das ist, was man begreift, ohne dass man danach, also darüber Gedanken machen muss. Ohne Anstrengung bekommt man diesen Ilm. Erreicht man dieses Begreifen. Wie zum Beispiel, dass das Feuer heiß ist. Dass das Feuer heiß ist, dafür braucht man nicht Theorien zu folgen oder Diskussionen mit Leuten zu führen, um zu wissen, dass das Feuer heiß ist. Das ist notwendig. Einmal berührt, ist es vorbei. Und es gibt das Wissen, das ist theoretisches Ilm oder ich weiß nicht mehr, wie das geschrieben wird, theoretisch. Also theoretischer Ilm sollte er. Das ist dieser theoretische Ilm. Aha, dann habe ich. Khair inshallah. Ich würde das rüberschreiben. Jazakumullahu khair. Theoretischer Ilm. Theoretischer Ilm ist, dass man, das ist die Informationen, die man erst begreifen kann, nachdem man theoretisch vorgeht. Nach Diskussionen, nach Forschungen, nach Gesprächen mit Leuten etc. Wie zum Beispiel, dass ein Niyya Pflicht ist in Al-Wudu, dass man ein Niyya haben muss. Das ist ein theoretischer Ilm. Da spielt die Theorie eine Rolle. Man muss die Hadithe suchen, alle zusammen diskutieren, forschen, was bedeuten die Hadithe etc. Ist nicht notwendig. Das heißt, das Erlangen von dieser Information kommt nicht von sich selbst auf einmal. Auf Arabisch. Ilm daruri. Ilm daruri und Ilm nazari. Ilm nazari. Das sind die zwei Kategorien von Al-Ilm. Dann sagt rahimahullah, der Autor, Ilm rahimakallah. Rahimakallah, inshallah, besprechen wir im nächsten Unterricht. Entweder morgen oder vielleicht erst am Donnerstag, inshallah. Denn ich sehe, dass das Gebet jetzt gleich verrichtet wird. Und das bedeutet, ich muss aufstehen, inshallah. Ja, das Gebet bei uns findet